So this morning we have a guest speaker. Heute Morgen haben wir einen Gastsprecher. And he has. I'm going to have Otmar come up and introduce him. Und ich werde den Otmar bitten, ihn vorzustellen. And I was told that he's the pastor of a small church in Indonesia. Und mir wurde gesagt, dass er Pastor einer kleinen Gemeinde in Indonesien ist. Of 15,000 people. Und zwar Pastor einer Gemeinde von 15,000 Leuten. And his friend has a larger church. Und sein Freund hat eine größere Gemeinde. 300,000 people. Und zwar sind das 300,000 Menschen. And I say this because there's nearly 6 billion something people in this world. Und ich sage das, weil es gibt ja so circa 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt. We are saved. Und wir sind errettet. If there was a nuclear war today, and Vienna got bombed. So wenn es heute einen Atomkrieg gäbe und Wien würde eine Bombe geschmissen werden. We go right to heaven. Dann kommen wir sofort in den Himmel. But where would they go? Aber wo gehen die hin? Our time is short. Unsere Zeit ist kurz. And we have a mission. Und wir haben eine Mission. And this mission is very serious. Und diese Mission ist sehr ernst. And God is motivating us. Und Gott motiviert uns, to lay our lives down, unser Leben niederzulegen, to take up our cross, unser Kreuz auf uns zu nehmen, to follow his will, seinem Willen nachzugehen, so that we can reach many people. So dass wir viele Leute erreichen können. And I only spent a few minutes with Pastor Jeff. Und ich habe nur ein paar Minuten jetzt mit Pastor Jeff gesprochen. On the phone last night. Am Telefon. But we were praying a number of months ago. Aber wir haben schon vor ein paar Monaten miteinander gebetet. Remember that God would give us a contact in Indonesia, the area, Southeast Asia. Wir haben dafür gebetet, dass Gott uns dort Kontaktmöglichkeiten schenken würde in Indonesien. Our church could have do ministry in that area. So dass unsere Gemeinde dort einen Dienst vollbringen könnte in diesem Gebiet. And God has heard our prayer. Und Gott hat unser Gebet erhört. So it's I'm very blessed this morning. Also ich bin sehr gesegnet heute Morgen. That Pastor Jeff is here with us. Dass Pastor Jeff mit uns heute da ist. And I think this is the beginning of a wonderful relationship. Und ich glaube, das ist der Anfang einer wunderbaren Beziehung. This is the body of Christ. Das ist der Leib Christi. And I'll have Otmar come up now and introduce him. Der Otmar kommt jetzt und wird ihn vorstellen. Guten Morgen. Meine Frau Gerti und ich haben das Privileg und die Freude, einen ganz wunderbaren Mann für 4 Tage zu beherbergen. My wife and I have the wonderful privilege to take care of this man of God. Und er ist wirklich so meek and humble of heart, wie Pastor Rob das immer predigt. He's very meek and humble of heart, what we've been hearing in the messages lately. Er ist einer der drei Senior Pastors der Abba Father Love Church in Jakarta. He is one of the 3 senior pastors of the Abba Father Church in Jakarta. Das ist eine charismatische evangelikale Gemeinde. This is a charismatic evangelical church. Mit rund 15,000 Mitgliedern. With about 15,000 members. Und rund 1,000 Kleingruppen, so Zellgruppen. And they have about 1,000 small groups. Mit circa 200 Vollzeitbeschäftigten. With 200 people, full-time workers. Dieser Mann gehört auch der indonesischen Organisation der Gemeindeleiter an. And they belong to an organization in Indonesia of church leaders. Wo 60,000 Gemeinden miteinander verbunden sind. Where 60,000 churches are in association with one another. Wenn wir diese Zahlen hören, dann denken wir, wie kann das sein in einem muslimischen Land? When we hear these numbers, we think to ourselves, how can this be in a Muslim country? Aber Indonesien hat 220 Millionen Einwohner. But Indonesia has 220 million people. Und davon 40 Millionen Christen. And from that, 40 million are Christians. Und gemeinsam haben diese Gemeindeleiter das Ziel, winning Indonesia for Christ. And their goal there is to win people to Christ. Der Mann, den ich euch vorstellen möchte, wurde 1948 in Papua-Neuguinea geboren. The man that I would like to introduce to you was born in Papua New Guinea. Hat eine ganze Menge europäische Wurzeln, Polen, Deutschland, Irland zum Beispiel. But his roots are European, Poland, Germany and what was the last one? Irland, Polen, Deutschland. Ireland. Und er ist in Australien aufgewachsen. He grew up in Australia. Und dient seit 1974 in Indonesien. But he's been serving since 1974 in Indonesia. Er ist verheiratet mit einer Dame namens Annette und hat 3 Kinder. He's married to Annette and has 3 children. Autor zahlreicher Bücher. He's the author of numerous books. Und ist der Gründer einer Organisation, namens Yayasan Berkati Indonesia. And he is the founder of an organization called Yayasan Berkati Indonesia, wohin wir unsere Giving Joyfully Spende überwiesen haben. And to this organization we have given our offerings. Ich möchte ganz herzlich Pastor Dr. Jeff Hammond begrüßen. We would like to welcome Dr. Jeff Hammond. Ja, hallo. Ja, hallo. Mein Name ist Jeff Hammond. My name is Jeff Indonesian. From Indonesia. Aber ich kann kein Deutsch sprechen. But I don't speak German. It's a great privilege to be here with you today. Es ist ein großes Vorrecht, heute hier sein zu können mit euch. Especially since the way that we got to know you and you got to know us was a most unusual way. Vor allem deshalb, weil die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, eine ganz ungewöhnliche Weise war. We never expected that it would take an earthquake of 9.3 and a tsunami to get us introduced. Und wir haben niemals erwartet, dass es eines Erdbebens bedarf, und zwar mit einer Stärke von 9,3 auf der Richterskala und eines Tsunamis, damit wir uns kennenlernen. Yeah, I hope I don't have to meet everybody through such circumstances. Ich hoffe, dass ich nicht alle auf diese Art und Weise kennenlernen muss. But I believe it was a divine appointment. Aber ich glaube, es war wirklich ein gottgewolltes Treffen. We were crying out and praying and saying, Lord, you see the need is so great. Wir haben gebetet, wir haben ausgerufen und haben gesagt, Herr, du siehst, die Not ist so groß. And Lord, how can we fulfill this need if we stand alone? Und wie können wir denn dieser Not begegnen, wenn wir da ganz alleine sind? Lord, we need the body of Christ to stand together with us. Herr, wir brauchen den Leib von Christus, damit wir gemeinsam gegen das auftreten können. And then I received this email. Und dann habe ich diese E-Mail erhalten. From a man with a funny name. Von einem Mann mit einem ganz komischen, lustigen Namen. Otmar Tumar. Otmar Tumar. And he says, you do not know me, but we have been praying for a contact in Indonesia. Und er hat gesagt, ihr kennt mich nicht, aber wir haben wegen eines Kontakts in Indonesien gebetet. And we have come across your name. Can you tell us something about yourself? Und wir sind auf deinen Namen gestoßen. Kannst du uns etwas über dich selbst erzählen? We want to send you some money. Wir wollen dir Geld schicken. Well, you then get very careful on how you're going to introduce yourself. Nun, da wird man dann sehr sorgfältig in Bezug auf die Art und Weise, wie man sich vorstellt. We are praying for finances and somebody wants to send finances. Wir beten um finanzielle Unterstützung und jemand möchte diese schicken. So we don't want to have cross-lating. We don't want to mess it up. Also wir wollen das jetzt nicht irgendwie zunichte machen. I didn't know what sort of a church was this man from. Und ich wusste ja nicht, von welcher Art Gemeinde dieser Mann stammte. You know, were they Jehovah's Witnesses or Mormons? Ist das eine Gemeinde der Zeugen Jehovas oder von den Mormonen? Or maybe some other crazy sect? Oder vielleicht eine andere verrückte Sekte? So we really wanted to know. Also das wollten wir wirklich wissen. And so when we prayed about it, and I know that you prayed about it here. Also wie wir dann darüber gebetet haben, und ich weiß, dass auch ihr hier gebetet habt darüber. Yeah, I believe that God has brought us together for a purpose. Ich glaube, dass Gott uns dann wirklich eben wegen einer bestimmten Sache zusammengeführt hat. And I believe that that purpose goes beyond just what is happening in Indonesia today. Und ich glaube, dass diese Zusammenführung über das hinausgeht, was derzeit in Indonesien passiert. There is only one body of Christ. Es gibt nur einen Leib Christi. We just happen to be in different parts of the world. Wir sind bloß in verschiedenen Teilen der Welt aufgeteilt. And it's so important that we strengthen each other's hands. Und es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken. Because I believe that we're in the countdown to the second coming of Jesus Christ. Weil ich glaube, wir befinden uns am Anfang dieses zweiten Kommens von Jesus Christus. There are different pressures that are happening in different parts of the world. Es gibt verschiedene Dinge, die in den verschiedenen Teilen der Welt passieren. And just one of these pressures is enough to make people afraid. Und eine solche eine druckvolle Situation ist bereits ausreichend, um für die Leute Angst zu bereiten. We've heard about the ozone layer and global warming. Wir haben zum Beispiel vom Ozonproblem gehört, von der Erderwärmung. And this has made many people, afraid. Und das lässt viele Leute dann Furcht empfinden. We've heard about the nuclear threat, and this makes people afraid. Wir haben über die Nukleardrohungen gehört, und das lässt die Leute auch fürchten. We have international terrorism on a scale never known in human history. Wir sehen internationalen Terrorismus in einer Art und Weise, wie es noch niemals in der Geschichte der Menschheit war. And this makes people afraid. Und das lässt die Leute Angst haben. And now we're having earthquakes and tsunamis and storms in many different parts of the world. Und nun erleben wir Erdbeben, Tsunamis und verschiedene Stürme und alles Mögliche in verschiedenen Teilen der Welt. No wonder Jesus said. Es ist kein Wunder, dass Jesus sagte, that in the last days, dass in den letzten Tagen men's hearts would fail them for fear. Die Herzen der Menschen zittern werden. There is only one safe place to be. Es gibt nur einen sicheren Ort, wo man sein kann. And that's in the big hands of our Lord Jesus Christ. Das ist in den großen Händen unseres Herrn Jesus Christus. Since I arrived here, I've been rejoicing in what I have seen. Also seit dem Moment an, wo ich hierher kam, habe ich mich wirklich erfreut an dem, was ich gesehen habe. We had a wonderful time on Friday night. Am Freitagabend erlebten wir eine wunderbare Zeit. And yesterday I had two different sessions of meals and interrogations. Und gestern habe ich zwei Zeiten erlebt, wo wir gegessen haben und wo es verschiedene Fragen gegeben hat. For hours people were asking questions. Stundenlang haben mir die Leute Fragen gestellt. And I saw that there is a great hunger for the word of God. Und ich habe gesehen, dass es da großen Hunger gibt nach dem Wort Gottes. And I am convinced that here in your church. Und ich bin überzeugt, dass es hier in dieser Gemeinde you have good foundations for growth. Eine gute Grundlage für das Wachstum gibt. And I believe God is positioning you here in Europe to be a dynamic power for revival. Und ich glaube, dass Gott euch hierher gesetzt hat in Europa, um eine ganz wunderbare und dynamische Erweckung zu starten. You may look around Europe at the moment and you might see the church seems to be in decline. Und wenn man sich so umblickt hier in Europa, schaut es so aus, als ob die Gemeinden wirklich sich vermindern. But I believe that God is preparing Europe for its own shakings. Aber ich glaube, dass Gott Europa für diese eigene Zeit des Wachrüttelns vorbereitet. 7 years ago, vor 7 Jahren, Indonesia began to have a whole series of disasters. Fanden in Indonesien eine ganze Serie von Desastern statt. And before these disasters began, many people around the world were praying for Indonesia. Und bevor es zu diesen Katastrophen kam, beteten viele Leute auf der ganzen Welt für Indonesien. People were praying for nations which are called the 1040 window nations. Die Leute haben gebetet für Nationen, die in diesem 10 ich weiß nicht, wie man das übersetzt. This is a geographical area of the planet of the least evangelized people. Also da geht es, glaube ich, um die Breitengrade. Das ist ein Gebiet, wo die am wenigsten evangelisierten Länder der Erde sich befinden. And people were praying. Und die Leute haben gebetet. Dafür. Lord, shake the 1040 window nations. Also Herr, rüttle dieses Fenster da, wo die ganzen Länder drinnen sind, wirklich wach. All around the world, maybe for 15 years, people had been praying like this. Auf der ganzen Welt, so circa 15 Jahre lang, haben die Menschen dafür gebetet. And then we began to experience the shakings. Und dann kam es wirklich zu diesem Wachrütteln. The economy collapsed. Die Wirtschaft ging den Bach hinunter. 40 million people lost their jobs. 40 Millionen Menschen haben ihre Arbeit verloren. 80% of the banks went bankrupt. Und 80% der Banken waren bankrott. The economy or the currency went from 2,400 rupees to the dollar. Und zwar auch die Währung, die 2,400 Rupien in Bezug auf den Dollar. To become 17,000 rupees to the dollar. Veränderte sich in diese Beziehung, dass 17,000 Rupien Dollar. There was chaos everywhere. Also überall gab es Chaos. Then we had racial riots. Dann gab es die Aufruhr. We had the overthrow of the government. Es gab Regierungsumbildungen in gewaltsamer. Then massive persecution against the church began. Es gab ganz massive Verfolgungen gegen Gemeinden. And then we had waves of terrorism through the country. Und dann gab es richtige Wellen von Terrorismus in den Ländern. You may have heard of the Bali bombing. Vielleicht habt ihr gehört von diesem Bombenattentat in Bali. Which is is one of about 30 different major bombings that have happened in Indonesia. Das ist nur eines von 30 großen Bombenattentaten, welche in Indonesien stattfanden. And now physically the nation has begun to shake. Und nun wurde auch die Nation in physischer Hinsicht wachgerüttelt. In the last 6 months, in den letzten 6 Monaten, we have had more than 100 earthquakes. Also mehr als 100 Erdbeben gab es in den letzten 6 Monaten. Over Richter 6 in the last 6 months. Die über der Richterskala 6 lagen. From one end of the country to the other, we have been shaking. Also wir wurden überall wachgerüttelt im ganzen Land. And so intercessors overseas are praying, God, shake Indonesia. Also es war überall auf der Welt haben Leute Fürbitte gehalten und haben gebetet, Gott rüttle Indonesien wach. And the Christians inside of Indonesia are praying. Und auch die Christen in Indonesien selbst beten. God, stop the shakings. Die beten, Gott bitte hör auf mit diesen Rütteln. I think God says, will you make up your mind? Ich glaube, Gott sagt, was ist los? Denkt jetzt mal drüber nach. But in the midst of the shakings, aber inmitten all dieser Schwierigkeiten, we have seen God walking in the midst of the storm. Haben wir Gott gesehen, wie er mitten in diesen Stürmen wandelt. In Nahum chapter 1 and verse 3, in Nahum Kapitel 1 Vers 3, it says that God walks in the whirlwind and the storm. Heißt es, dass Gott in diesen Weltstürmen wandelt. And the clouds are the dust of his feet. Und die Wolken sind sozusagen die Staubwolken seiner Füße. So when God comes to town, also wenn Gott herunterkommt, in die Stadt kommt, expect there to be shakings. Dann erwartet, dass es da wirklich schüttelt und rüttelt. He's going to come marching through the land. Er kommt so ins Land hinein. Und do you want God to come to Austria? Wollt ihr, dass Gott nach Österreich kommt? That's a good question. Das ist eine gute Frage. And if God comes marching through Austria, und wenn Gott durch Österreich hindurch marschiert, will you as the Church of Jesus Christ, werdet ihr dann als Gemeinde von Jesus Christus, be ready to take this Kairos opportunity, bereit sein, um diesen Zeitpunkt zu ergreifen, and use it to spread revival fires throughout the land. Und es dazu verwenden, um hier Feuer der Erweckung durchs Land hinauszutragen. In 1997 our church had 3,500 members in the church. 1997 hatte unsere Gemeinde 3,500 Mitglieder. So at the start of the crisis, that was the size of our church. Also zu Beginn dieser Krise war das die Größe unserer Gemeinde. Then we had the economic collapse and the political upheavals. Dann gab es diese ökonomischen Zusammenbrüche und diese politischen Schwierigkeiten. And so we began to distribute 5,000 food parcels to the poor every month. Also begannen wir damit, jedes Monat 5000 Lebensmittelpakete für die Armen auszuteilen. At the end of 12 months, und nach den 12 Monaten, the radical jihad warriors came and burned down 21 churches in the city of Jakarta. Kamen die radikalen Dschihad-Kämpfer vom Islam und brannten 21 Gemeinden in Jakarta nieder. 13 Christians were dragged out of the churches and executed in the streets. 13 Christen wurden aus den Gemeinden rausgezerrt und vor den Gemeinden exekutiert. And when they came down to our church office, und wie das zu unserer Gemeinde vordrang, an amazing thing happened. Geschah etwas ganz Wunderbares. The Muslims that we had been feeding for the last 12 months, die Muslims, die wir die letzten 12 Monate ernährt hatten, they came and formed a human barricade around our church office. Die kamen und sie bildeten eine Menschenkette um unser Gemeindebüro herum. And they protected us against the jihadists. Und sie beschützten uns gegen diese radikalen Muslimkämpfer. In the next 6 months, in den darauffolgenden 6 Monaten, we grew to 6,500. Wuchsen wir auf 6,500 Menschen. It was a very good insurance policy. Das war eine ganz wunderbare Versicherungssache für uns. We shared the love of God. People got saved. Wir teilten die Liebe Gottes mit. Our property was protected. Unsere Sachen wurden dadurch beschützt. And we have continued to grow until at the start of this year we had 15,000 people. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt wuchsen wir weiter und jetzt haben wir 15,000 Menschen. In the last 3 months alone, in den letzten 3 Monaten alleine, we have another 1,200 that have been saved and baptized. Wurden 1,200 weitere Menschen errettet und auch getauft. Many people have heard about the persecution in Indonesia. Und viele Menschen haben von den Verfolgungen in Indonesien gehört. And they have thought that the church in Indonesia has almost been wiped out. Und ich habe mir gedacht, die Gemeinde in Indonesien ist bereits ausgelöscht worden. But the very opposite is the truth. Aber genau das Gegenteil ist wahr. The more we have been persecuted, umso mehr wir verfolgt wurden, the faster we grow. Umso schneller wuchsen wir. 3 of my staff have been killed. 3 Leute aus meinem Team wurden getötet. One of the young men from our music team was beheaded. Einer der jungen Leute bei meinem Lobpreisteam wurde enthauptet. 2 of my personal staff were killed when their bus was blown up. 2 meiner persönlichen Mitarbeiter wurden umgebracht, als ihr Bus in die Luft gesprengt wurde. My wife and I have been shot at several times and we have been mortar bombed. Auf meine Frau und auf mich wurden mehrere Male Attentate verübt. But we have seen the power of God to deliver. Aber wir haben die Kraft Gottes gesehen, wie sie freisetzen kann. One day we had 1,000 jihad soldiers coming to attack the church. Eines Tages kamen 1,000 dieser Jihad-Kämpfer auf unsere Gemeinde zu. This was in the city of Ambon. Das war in der Stadt Ambon. I was preaching to 750 men. Ich predigte vor 750 Leuten. These were church leaders who were looking for an answer to the in the midst of the crisis. Das waren Gemeindeleiter, die inmitten dieser Krise nach Antworten suchten. And now we are under attack. Und nun sind wir solchen Angriffen ausgesetzt. There is a gun battle going on 30 meters from the church. 30 Meter vor der Gemeinde kommt es zu Schießereien. The military are fighting against the jihad soldiers. Das Militär geht gegen diese Dschihad-Kämpfer vor. The mortar bombs are dropping. Dann die Granaten fliegen und schlagen ein. One mortar comes through the roof of the church. Eine dieser Granaten schlägt durch das Dach der Gemeinde ein. It bounced on the front chair. Und wird da vor mir auf dieser ersten Reihe kommt es. It then bounced over to the side wall. Dann fliegt es da hinüber zur Wand. It span around and stopped underneath the pulpit. Und dann dreht es sich noch einmal und dann landet diese Granate da vor der Kanzel. But it did not go off. Aber sie ist nicht explodiert. We have seen the grace of God to deliver. Wir haben die Gnade Gottes gesehen, wie sie freisetzt. See, God is alive. Also Gott lebt. But there is a price to pay for revival. Aber man muss einen Preis zahlen für die Erweckung. It is the price of total commitment. Es ist ein Preis der totalen Hingabe. It is the price of laying down our lives because we love the people. Es ist der Preis, sein Leben niederzulegen wegen der Liebe für die anderen Menschen. Just like Christ loved us and he laid down his life. So wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns niedergelegt hat. And this is the challenge that is being put on the church today. Und das ist die Herausforderung, vor der die Gemeinde heute steht. And so when we look at the history of Indonesia, also wenn wir auf die Geschichte von Indonesien blicken, in 1945, 3.9% of the population was Christian. Gab es 3.9% der Bevölkerung und die waren Christen. But today it has grown to 18%. Aber heute sind es 18% Christen. In the city of Jakarta we are up to 25%. Und in der Hauptstadt Jakarta gibt es bis zu 25% Christen. And we are planning and strategizing that by the year 2010 Jakarta will be a majority Christian city. Und wir planen es und haben Strategien entwickelt, dass Jakarta bis zum Jahr 2010 in der Mehrheit christlich sein wird. And by 2020, und bis zum Jahr 2020 Indonesia will be a Christian nation. Indonesien eine christliche Nation sein wird. We do not believe, und wir glauben nicht, that the days of the power of God in the early church are finished. Dass die Tage der Kraft Gottes und der frühen Gemeinde beendet sind. The power of the cross is still the same. Die Kraft des Kreuzes ist noch immer dieselbe. No, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit are not on pensions. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist sind nicht in Pension gegangen. The only thing that has changed is the church. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Gemeinde. It's like the Lord said to the church at Ephesus, you have left your first love. So wie es heißt der Gemeinde Gottes, der Gemeinde in Ephesus gegenüber, ihr habt eure erste Liebe verlassen. And we need to return to that first love. Wir müssen wieder zu dieser ersten Liebe zurückkehren. Where Christ is number one and he is above all. Wo der Christus an erster Stelle steht und über allem steht. where we fall in love with one another in the church. Wo wir untereinander Liebe haben in der Gemeinde. And people will know that we are the disciples of Christ because we love one another. Und dass die Leute erkennen werden, dass wir die Jünger Christi sind, weil wir einander lieben. And we have burning in our hearts a passionate love for the lost. Und dass wir ein brennendes Verlangen in unserem Herzen haben für die Verlorenen. And we will do whatever it takes to see the lost hear the gospel and get saved. Und das, was immer es auch braucht, wir tun werden, um den Verlorenen das Evangelium zu predigen und sie zu erretten. When this passion burns within our hearts, wenn diese Leidenschaft in unserem Herzen brennt, then we are in a place to change the history of our city. Dann sind wir an einem Ort, wo es, wo die Geschichte der Stadt verändert werden kann. In Indonesia, we deliberately pray and plan for Kairos opportunities. Also in Indonesien predigen wir und beten wir dafür, dass es solche Zeitpunkte gibt der Veränderung. We don't believe in waiting for the Kairos. Also wir glauben nicht daran, dass man auf diese Zeitpunkte warten muss. We come before God and we pray for him to give us a new Kairos. Wir gehen vor Gott und wir beten dafür, dass er uns solch einen neuen Kairos-Zeitpunkt schenkt. And we believe in putting biblical principles and strategies into operation. Und wir glauben daran und tun es auch, biblische Prinzipien in unsere Handlungen einfügen zu lassen. See, the Lord said to Abraham, der Herr hat dem Abraham gesagt, in you and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. In dir und in deinem Samen sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. And in Galatians chapter 3, und in Galater 3, the Apostle Paul quotes this. Zitiert der Apostel Paulus Folgendes. And he says, God preached the gospel to Abraham. Da sagt er eben, Gott hat Abraham das Evangelium gepredigt. In you all the nations of the earth shall be blessed. In dir sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. And if you be Christ's, und wenn you belong to Christ, du Christus gehörst, then that promise belongs to you. Dann gehört diese Verheißung dir. Because you are an heir of Abraham. Weil du Erbe Abrahams bist. So who is going to change the nations? Also wer wird die Nationen verwandeln? You are the ones that God will take to change Austria. Ihr seid es, die Gott hernimmt, um Österreich zu verwandeln. It's not going to happen by what's happening in the church in Indonesia. Es wird nicht geschehen aufgrund dessen, was in der Gemeinde in Indonesien geschieht. God wants to take you and to transform you. Gott möchte euch hernehmen und möchte euch verwandeln. But the Lord also said to Abraham, aber der Herr hat doch zu Abraham gesagt, you shall possess the gates of your enemies. Du sollst die Tore deiner Feinde besitzen. And Jesus said, I'm going to give you the keys. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch die Schlüssel dazu geben. And if we open the gates, no one will shut them. Und wenn wir diese Türen öffnen, dann wird sie niemand schließen können. And so we begin to pray, Lord, show us the gates of the city or the gates of the nation. Und so beginnen wir zu beten und sagen, Herr, bitte zeige uns diese Tore der Nation, der Stadt. The gates are where the influences come in and out of a city. Die Tore sind immer der Weg, wo die ganzen Einflüsse in eine Stadt hineinkommen und auch hinausgehen. Why did the British Empire once rule the world? Warum hat einmal die englische Regierung, das englische Reich, die ganze Welt beherrscht? Because they possessed the sea gates. Weil sie diese Schlüsselhäfen auf den Meeren besaßen. They had Singapore and Gibraltar and they had an Aden. They had all the sea gates. They controlled them. Sie besaßen Singapur und Gibraltar und all die anderen wichtigen Häfen. And we need to identify the gates. Und wir müssen diese Tore identifizieren. The political gate, the religious gate. Die politischen Tore, die religiösen Tore. The economic gate, the entertainment gate. Die ökonomischen Tore und das, was bei der Unterhaltung passiert. There are many gates we can identify and begin to possess them. Da gibt es viele Tore, die wir identifizieren können und die wir in Besitz nehmen können. In the book of Esther, im Buche Esther, Mordecai possessed the king's gate. Hat Mordecai dieses Tor des Königs besessen. And he saved the king's life. Und er hat das Leben des Königs errettet. And then he heard the plot against the Jews and he saved the Jews. Dann hörte er von der Verschwörung gegen die Juden und er hat die Juden errettet. Because he possessed the gates. Weil er dieses Tor besaß. And so in Indonesia we believe in possessing the gates. Also wir in Indonesien glauben an das Besitzen dieser Tore. Maybe we can see the picture that I've got here on the screen. Vielleicht können wir uns jetzt diese Bilder ansehen, die ich hier vorbereitet habe. The man on the left, he's the former president of Indonesia. Der Mann zur Linken ist der ehemalige Präsident in Indonesien gewesen. It's President Abdurrahman Wahid. Präsident Abdurrahman Wahid. Also known as Gus Dur. wird auch als Gustur bezeichnet. And this man, as the president of Indonesia, und dieser Mann als Präsident von Indonesien, he became very open to the gospel. Er war sehr offen für das Evangelium. But he is the head of the largest Muslim organization in the nation. Aber er ist der Leiter der größten Moslem-Organisation in Indonesien. I have now been invited to his university. Ich bin nun eingeladen worden, an seine Universität I zu kommen. Share the gospel in his university. Ich habe an seiner Universität das Evangelium gepredigt. They invite the mullahs from different cities to come and we talk about the gospel. Und da wurden die verschiedenen Mullahs von den Städten eingeladen und wir haben über das Evangelium gesprochen. And then after the seminar the mullahs come up to me. Und nach diesem Seminar kamen diese Mullahs zu mir. When will you come to our town and share this good news? Wann wirst du zu uns in die Stadt kommen und wirst diese gute Nachricht mitteilen? Yes, there is persecution. Ja, es gibt Verfolgung. But there is also a great hunger. Aber es gibt auch einen großen Hunger. And when we possess the gates. Und wenn wir diese Türen besitzen. The king's gate. Die Türen des Königreichs. The president's gate. Die Türen zum Präsidenten. And on this day I had dinner with him and I said to him, every time I turn my computer on, I pray for you. Und an diesem Tag habe ich mit ihm Abendessen gemeinsam gehabt und ich habe ihm gesagt, jedes Mal, wenn ich den Computer aufmache, bete ich für dich. Several years ago the vice president was dying. Vor ein paar Jahren starb der Vizepräsident. He had liver cancer. Nun, er hatte Krebs, Leberkrebs. He was given no hope. Es wurde ihm keine Hoffnung mehr versprochen. But he was a devout Muslim. Aber es war ein hingebungsvoller Moslem. And I was called to his home to pray with him. Und ich wurde dann zu ihm nach Hause gerufen, um mit ihm zu beten. And he said to me, Pastor, there is one thing that's missing in my life. Und er hat zu mir gesagt, Pastor, es gibt da etwas, das mir in meinem Leben fehlt. I have no peace with God. Ich habe keinen Frieden mit Gott. How can I find peace with God? Wie kann ich zufrieden kommen mit Gott? I'm dying. Ich sterbe. I came into this world naked and naked I will depart from this world. Ich bin nackt in diese Welt hineingekommen, hineingeboren worden und ich werde auch nackt wieder hinausgehen aus dieser Welt. I shared the story of Nicodemus. Ich habe ihm die Geschichte von Nikodemus erzählt. And that how a person has to be born again to enter the kingdom of God. Und wie man als Mensch wiedergeboren werden muss, um in das Königreich Gottes hineinzukommen. And that Jesus offers forgiveness of sin and everlasting life. Und dass Jesus die Vergebung der Sünden anbietet und das ewige Leben. And I said to him, is this what you're looking for? Und ich habe dann zu ihm gesagt, ist es das, wonach du Ausschau hältst? He said yes. I said, would you like me to pray with you for you to receive Christ into your life? Und er hat gesagt, ja, das ist es. Und dann habe ich ihn gefragt, möchtest du mit mir beten, um Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen? Und er hat mit mir gebetet und hat Jesus Christus als seinen Herrn und Erretter angenommen. 5 days later he passed away. 5 Tage danach ist er verstorben. One vice president in the kingdom of God. Ein Vizepräsident im Königreich But I'm not Gottes. Satisfied. Aber ich bin nicht zufrieden damit. I want the president. Ich möchte den Präsidenten haben. I want the nation. Ich möchte die Nation haben. The Lord said, ask of me of the nations and I will give them to you for your inheritance. Der Herr hat gesagt, bittet mich um die Nationen und ich werde sie euch als Erbe geben. If we believe the word of God, then we need to start practicing what the word of God says. Wenn wir dem Wort Gottes glauben, dann müssen wir praktizieren, was das Wort Gottes sagt. Indonesia has a very important gate. In Indonesien gibt es ein ganz wichtiges Tor. It is called the Mecca Gate. Es wird das Mecca Gate, also Mecca Tor genannt. It is the place where Islam first entered Indonesia. Es ist der Ort, wo der Islam zum allerersten Mal nach Indonesien kam. The missionaries of Islam came and began to spread the message of Muhammad. Die Missionare des Islams kamen und begannen, die Botschaft Mohammeds hier zu verbreiten. And they came through Aceh. They came through the province of Aceh. Und sie kamen durch diese Aceh heißt diese Stadt. And Aceh is the hardest, most fundamentalist Islamic part of Indonesia. Und dieses Aceh ist wirklich das fundamentalste und das schwierigste, der schwierigste Platz in Bezug auf den Islam in Indonesien. The percentage of Christians there, die Anzahl der Christen dort, die Prozentzahl, is 0.001%. Ist 0,0001% dort. Not many Christians. Also nicht viele Christen. Christians were not allowed to come to preach the gospel. Den Christen wurde es nicht gestattet, dorthin zu kommen und das Evangelium zu predigen. We have been cut off. Wir wurden dort abgeschnitten davon. And so we're praying, Lord, shake the gates. Also jetzt beten wir, Herr, rüste wach diese Tore dort, öffne uns diese Tür. These people are in bondage and they need to hear the gospel. Diese Leute sind dort in Knechtschaft, sie müssen das Evangelium hören. And then we had an earthquake. Und dann gab es dieses Erdbeben. 9.3. Then we had a tsunami. Dann hatten wir einen Tsunami. We never expected something like this as the answer of our prayers. So etwas haben wir niemals als Antwort auf unsere Gebete erwartet. It was as though God came and knocked on the door. Es war so, als ob Gott kam und an die Tür geklopft hätte. And the door fell down. Und diese Tür einfach umfiel. And now we have an open gateway. Nun haben wir eine geöffnete Tür vor uns. We have opened up the gateway with the authority of the keys of the kingdom of God. Wir haben diese offene Tür vor uns, durch die wir hindurchgehen können in der Autorität Gottes. And now we are seeing the gospel come in like a tsunami of love throughout the land of Aceh. Und nun sehen wir, wie dieses Evangelium wie ein Tsunami der Liebe hineinkommt in dieses Land von Aceh. Now this is an amazing development that has taken place. Das ist eine ganz wunderbare Entwicklung, die sich da ergeben hat. I'll just show you a little bit of what has happened in this area. Ich möchte euch einfach ein wenig davon zeigen, was in diesem Gebiet geschehen ist. In Aceh and Nias in North Sumatra. Also in Aceh und Nias in Nordsumatra. We call it a race against time. Sagen wir, es geht um ein Rennen gegen die Zeit. We don't know how long we have. Wir wissen nicht, wie lange uns da noch Zeit bleibt. Now here's a picture of when my church comes together. Hier ist ein Bild, wo meine Gemeinde sich versammelt. We only come together twice a year. Wir versammeln uns nur zweimal im Jahr. Otherwise we are meeting in cell groups and what we call cell abrasions, which are clusters of cells. Also die andere Zeit treffen wir uns in so kleinen Zellgruppen. But when we come to this auditorium, we can't fit everybody in for one service. We have to have two services. Aber wenn wir in diesem Stadion zusammenkommen, dann können wir nicht alle hinein. Wir müssen das auf zweimal tun. Now, before the tsunami came, we were involved in a number of projects. Nun, bevor der Tsunami kam, hatten wir verschiedene Projekte laufen. In the villages that had been burnt down by the jihad. In den Dörfern, die niedergebrannt wurden von den Dschihad-Kämpfern. Like in this church. So wie in dieser Gemeinde hier. 211 Christians were massacred in one day in that church. 211 Christen wurden an einem Tag dort massakriert. This is the martyrs' cemetery. Das ist der Friedhof der Märtyrer. One of the women who came running out of the church crying out, "God help us, God help us." Eine der Frauen lief aus der Gemeinde hinaus und sie rief, "Gott hilf uns, Gott hilf uns." And they put a pistol in her mouth. Und sie steckten ihr die Pistole in den Mund. But God heard her prayer. Aber Gott hat ihr Gebet gehört. Even though her cheekbone and jawbone were totally destroyed. Obwohl ihr komplettes Kiefer vernichtet wurde. We have been caring for her. Wir sorgten uns um sie. And she has forgiven those who did this to her. Und sie vergab denen, die ihnen das antaten. It is her desire that they might know Jesus Christ. Und sie hat das Verlangen, dass diese Menschen von Jesus Christus hören. We don't respond to violence with violence, but we respond to it with the love of Jesus Christ. Wir reagieren auf Gewalt nicht mit Gewalt, sondern mit der Liebe von Jesus Christus. Another village was captured by the jihad and held prisoners for 2 years. Ein anderes Dorf wurde von den Dschihad-Kämpfern eingenommen und dort wurden die Leute 2 Jahre lang als Gefangene gehalten. They executed the pastor and the elders of the church. Sie exekutierten den Pastor, die Pastoren und die Ältesten der Gemeinde. Were also executed. 70 Leute wurden dort auch hingerichtet. And they would put a gun to the heads of the children. Und sie hielten den Kindern die Waffe an den Kopf. And say to the parents. Und haben zu den Eltern gesagt. Will you now convert to Islam? Willst du dich jetzt zum Islam bekehren? And if they said no. Und wenn sie nein sagten. Bring up the next child. Kommt mit dem nächsten Kind. Will you now convert to Islam? Willst du dich jetzt zum Islam bekehren? It did not take long before the village converted. Es hat nicht lange gebraucht, bis sich dieses Dorf zum Islam bekehrt hat. For 2 years they were held captive. 2 Jahre lang wurden sie gefangen gehalten. So we began to pray for them while they were held in captivity. Also begannen wir für diese Menschen zu beten während ihrer Gefangenschaft. Lord, help us to set these people free. Herr, bitte hilf uns, dass wir diese Leute befreien können. And after 2 years, we were able to set them free. Und nach den 2 Jahren waren wir dann in der Lage, diese Leute zu befreien. 1,500 were set free. 1,500 Menschen wurden befreit. And when they arrived on the boats, Und als sie dann auf diese Boote gelangten, das erste Lied, das sie da sangen, war: Welchen Freund haben wir in Jesus Christus? Some of their youths were put into Al-Qaeda training camps. Manche der Jugendlichen wurden in Al-Qaeda Training Camps gesteckt. These two boys were rescued after 2 years and they immediately wanted to get baptized. Diese zwei Jungs wurden da gerettet aus diesen Camps und sie wollten sich sofort taufen lassen. This girl, Helmi, was held captive for 4 years. Dieses Mädchen Helmi hier wurde 4 Jahre lang gefangen gehalten. And we were able to set her free, and today she's in Bible school because she wants to take the gospel to the Muslims. Und es gelang uns, sie zu befreien, und heute ist sie in der Bibelschule und sie möchte das Evangelium den Moslems predigen. There's some of the things that we were doing before the earthquake. Das sind ein paar der Dinge, die vor dem Erdbeben geschahen. And then Aceh, the gateway to Mecca, was shaken. Und dann wurde Aceh, dieses Tor zu Mekka hin, wachgerüttelt. A tsunami went all around the Indian Ocean. Dieser Tsunami erstreckte sich in den ganzen Indischen Ozean. It was an unexpected danger. Das war unerwartete Gefahr. The people described the wave like a hand that came out of the sea chasing the people. Und die Leute beschrieben diese Welle wie eine Art Hand, die aus dem Meer herausgriff, um diese Leute zu ergreifen. When the wave came, people were caught with no chance to escape. Und als diese Welle kam, gab es keine Chance für die Leute. You know, shots like this are taken up to 5 kilometers inland. Solche Bilder wurden da auf einer Breite von 5 Kilometern gemacht. When it came over the coast, it was between 60 feet and 90 feet high. Also die Welle war so circa 20 bis 30 Meter hoch. This is in Thailand. You will see in Thailand what happened in Thailand. Das hier ist nun in Thailand aufgenommen. Ihr seht, was da geschah. This is the tsunami. Das ist der coming Tsunami. 5 kilometers inland. Der 5 Kilometer weit ins Land hineinkam. The impact of this tsunami. Nun, die Auswirkungen dieses Tsunamis in Aceh is amazing. Ist, die Auswirkungen sind ganz erstaunlich. These are some satellite pictures before and after the tsunami. Hier sehen wir ein paar Satellitenbilder vor dem Tsunami und nach dem Tsunami. And bodies were everywhere. Und die Leichname lagen überall. 233,000 people died in Aceh. 233,000 Menschen starben in Aceh. And bodies were just being taken by trucks and dumped into mass burial graves. Die Leichname wurden einfach auf die Lastwagen geladen und in Massengräber verscharrt. We never expected a door to open like this. Wir haben niemals erwartet, dass sich solch eine Tür öffnen würde. But now, because of this tsunami, aber nun wegen dieses Tsunamis, there are 3.5 million Acehnese who have the chance to hear the gospel. Gibt es 3.5 Millionen Aceh, die die Chance haben, das Evangelium zu hören. The gateway has been smashed down. Und dieses Tor wurde einfach weggerissen. And now we have truckload after truckload of supplies coming in. Und nun gibt es eine Lastwagenfuhr nach der anderen, die dort hineinkommt. And maybe 70% of the aid agencies in Aceh are Christians. Und circa 70% all der Hilfswerke, die in Aceh arbeiten, sind Christen. Now we've been feeding them in the camps, repairing the churches. Nun, wir haben sie dort ernährt in diesen Camps. Wir haben die Kirchen repariert. And the government liked the work that we were doing. Und die Regierung mag es, dass wir das dort tun. They gave us an old building to restore and to have the first ever Christian hospital in Aceh. Sie stellten uns ein Gebäude zur Verfügung, das wir restaurieren konnten und das das erste christliche Spital in Aceh ist. This is the hospital that was wiped out. Hier wurde dieses Spital ausgelöscht und das ist es nun. And the new hospital that we were given to rebuild. Und das ist dieses Spital, das uns gegeben wurde, um es wieder aufzubauen. Our teams repaired and got this hospital operating. Nun, Teams haben das wieder repariert und haben es zum Funktionieren gebracht. You know, this is really an amazing thing. Das ist wirklich eine ganz erstaunliche Sache. On March the 9th, the government officially opened the hospital for us. Am 9. März eröffnete die Regierung für uns ganz offiziell dieses Spital. They know that we are Christians. Sie wissen, dass wir Christen sind. But the people are also saying, if it wasn't for the Christians, we would be dead. Aber die Leute sagen, wenn nicht die Christen da wären, dann wären wir jetzt tot. Many of them ask the question, where are the Arabs? Viele stellen die Frage, wo sind die Araber? Where are our Muslim brothers? Wo sind unsere muslimischen Brüder? When we were hungry, who fed us? Als wir hungrig waren, wer hat uns da ernährt? When we were thirsty, who gave us water? Wie wir durstig waren, wer hat uns das Wasser gereicht? When we had no homes to live in, who was building our homes for us? Als wir kein Zuhause mehr hatten, wo wir wohnen konnten, wer hat dann unser Zuhause wieder aufgebaut? When we were lonely, who comforted us? Als wir alleine waren, wer hat uns da getröstet? One of the things that I was thrilled when I got the letter from Otmar. Aber eine der Sachen, die mich wirklich ganz bewegt hat, war, als ich diesen Brief von Otmar bekam. He talked about water for life. Er hat davon gesprochen, dass es um Wasser fürs Leben geht. And this is one of the areas where we were looking for help. Und das war eines der Gebiete, wo wir um Hilfe suchten. The water from the tsunami, even today, is still on the ground, 5 kilometers inland. Das Wasser des Tsunamis befindet sich noch nach wie vor auf dem Land, und zwar 5 Kilometer ins Landesinnere hinein. Fertile ground has been destroyed. Ganz fruchtbarer Boden wurde zerstört. The water table just under the surface has been polluted. Und der Wasserspiegel unter der Erde ist einfach verschmutzt. And so we have to dig down between 150 meters and 200 meters. Und so müssen wir 100 bis 150 Meter oder bis zu 200 Meter tief graben, to get artesian water, um reines Wasser hervorzubringen. And so we've been drilling for water. Also haben wir für Wasser gebohrt. And this is starting the new bore at the Maroxa Hospital, funded from Austria. Und da ist die Bohrmaschine im Einsatz, die aus Österreich gespendet wurde, beim Maroxa Spital. This is part of what you have been doing. Das ist ein Teil dessen, was ihr gemacht habt. And by the work that you are doing, you have strengthened our hands. Und durch diese Arbeit, die ihr gemacht habt, habt ihr auch unsere Hände gestärkt. Because we can say to the people, you can drink of this water, but you will thirst again. Weil wir können diesen Leuten sagen, ihr könnt von diesem Wasser trinken, aber ihr werdet nach wie vor Durst haben. But Jesus gives you the water of everlasting life, and you can drink from him and never thirst again. Aber Jesus Christus wird euch das Wasser geben, nachdem ihr niemals mehr Durst haben werdet. You know, we're building many houses. Also wir bauen viele Häuser auf. We're helping people get back to work. Wir helfen den Leuten, dass sie wieder zur Arbeit gehen können. We're buying boats for the fishermen. Wir kaufen den Fischern neue Boote. We're building relationships with government leaders. Und wir bauen Beziehungen auf zu den Regierungsverantwortlichen. These friendly mullahs of ours are introducing us to other mullahs. Und diese freundlichen Mullahs stellen uns wieder anderen Mullahs vor. And this friendly mullah, he said to his friends, I want to introduce some Christians to you to have some medical clinics. Nun, dieser freundliche Mullah hier hat einen anderen Mullah gesagt, ich möchte euch ein paar Christen vorstellen. And these mullahs said, but don't they want us to become Christians? Und dann hat der andere aber gesagt, wollen die nicht, dass wir Christen werden? And my friend said, yes, of course they want you to become Christians. Und mein Freund hat gesagt, na klar wollen die, dass ihr Christen werdet. He said, but they don't try to force you. Aber sie werden euch nicht dazu zwingen. They really love the people. Sie geben den Leuten einfach nur Liebe. And so they said, okay, they can come and put their medical clinics inside of our Islamic schools. Und diese Leute haben dann gesagt, gut, sie können kommen und können diese medizinischen Stunden abhalten in unseren muslimischen Schulen. Are open, friendly and hungry for the truth. Seht ihr, viele Moslems sind wirklich offen und sie sind hungrig nach der Wahrheit. And we're like a bird with two wings. Wir sind wie ein Vogel, der zwei Flügel hat. You know, if a bird only has one wing, it doesn't fly so well. Wenn ein Vogel nur einen Flügel hat, dann fliegt er nicht wirklich gut. Sadly, in the past, we had churches that had social ministries. Traurig ist es zu sagen, dass in der Vergangenheit es Gemeinden gab, die soziale Dienste hatten. But they didn't preach the gospel. Aber nicht das Evangelium predigten. And then we had churches who are preaching the gospel, but they had no compassionate social ministry. Und dann gibt's da Gemeinden, die hatten, die predigten zwar das Evangelium, aber sie hatten keine Hingabe für die sozialen Dienste. And I believe that in this third millennium, God is changing the heart of the church. Und ich glaube, dass in diesem dritten Jahrtausend jetzt Gott das Herz der Gemeinde verwandelt. Because through ministry like this, we are changing cities. Weil durch solche Dienste verwandeln wir ganze Städte. We have the left arm of the bird, or left wing of the bird. Der linke Flügel des Vogels. The social and compassionate ministry of the church. Also dieser soziale und mitfühlende Dienst der Gemeinde. But we also have the right wing of the preaching of the gospel. Ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist auch dieser rechte Flügel, wo das Evangelium gepredigt wird. And this has created a real kairos from the Lord. Und das ist ein wirklicher von Gott gewollter Zeitpunkt. The district of Maroxa on the left hand side, Diese Gegend von Moiraksa hier, auf der linken Seite seht ihr es hier. Right here on the end is the gateway where Islam came into Indonesia. Hier am Ende befindet sich dieses Tor, wo der Islam eindrang. Remember, we were praying for the gate. Erinnert euch, wir haben gebetet für diese Tore. The Lord had said, you will possess the gates of your enemies. Und der Herr hat gesagt, ihr werdet die Tore eurer Feinde besitzen. And this is the very point where the tsunami came in. Und das ist genau der Punkt, wo der Tsunami hereinkam. And this is the area the government has said to us, will you look after this area? Und genau dieser Ort ist es, den uns die Regierung vorschlug, und zu uns gesagt hat, wollt ihr euch um diese Gegend kümmern? The gates have been given into our hands. Diese Tore wurden uns in die Hand gegeben. Here is a picture of the gateway before the tsunami. Hier ist ein Bild vor dem Tsunami von dieser Gegend. This is where the missionaries of Islam first came in. Hier kamen die muslimischen Missionare zum allerersten Mal ins Land. And then came a tsunami. Und dann kam der Tsunami. And it was wiped out. Und es war ausgelöscht. Here is a larger area. Hier ist ein noch größeres Gebiet. Before, vorher and after. Und dann danach. Before and vorher after. Und dann danach. The fields down on the bottom right hand side, 200 children were playing there. Auf diesem Feld rechts unten, da seht ihr, da waren 200 Kinder drauf, die spielten. And the tsunami came through and wiped them all out. Und der Tsunami kam und alle wurden ausgelöscht. When you stand in that district, wenn ihr in diesem Gebiet steht, and you look around in every direction as far as you can see, und ihr blickt euch um in alle Richtungen, soweit ihr nur sehen könnt, 50,000 people died in the space of 15 minutes in that place. In diesem Gebiet starben 50,000 Menschen innerhalb von 15 Minuten. Today it is called Ground Zero. Heute sagt man dort dazu Ground Zero. It is just totally destroyed. Komplett zerstört. The schools, the hospitals. Das Gymnasium, die Spitäler. But the people are opening up their hearts. Aber die Leute öffnen sich. Sie. This man here is the Director General of Health. Dieser Mann hier ist der Gesundheitsminister dieses Gebiets dort. He lost his 5 children. Er hat seine 5 Kinder verloren. He lost about 32 members of his family. Er hat ca. 32 Familienmitglieder verloren. And he and his wife have come to us and they have wept together with us. Und er kam mit seiner Frau zu uns und wir haben gemeinsam geweint. This widow was with my wife in the foundations of her house that was destroyed. Diese Witwe hier ist hier mit meiner Frau zu sehen auf den Grund, she also lost auf den Grund ihres Hauses, das zerstört wurde. Sie hat 8 Kinder verloren und 65 Familienmitglieder. This story goes on and on. Und diese Geschichte lässt sich fortfahren und But what I want to say to you today, aber was ich euch heute mitteilen möchte, is that the gates are being opened. Ist, dass diese Tore offen sind. God is doing something to change the history of the world. Gott macht etwas, um die Geschichte der Welt zu verändern. And because of what you have done, und wegen dem, was ihr gemacht habt, that I believe that the day will come, glaube ich, dass der Tag kommen wird, when you are in the kingdom of heaven, wo ihr im Königreich des Himmels sein werdet, that there are going to be men and women who are going to come up to you, dass es da Männer und Frauen geben wird, die zu euch kommen werden. And they're going to say, you don't know me. Und die werden zu euch sagen, ihr kennt mich nicht. But I come from Aceh. Aber ich komme aus Aceh. And because of the love that you extended to us, und wegen der Liebe, die ihr uns ausgedrückt habt, uns we gegenüber, heard the gospel. Haben wir das Evangelium gehört. And now we're saved. Und jetzt sind wir errettet. See, this is the great thing about when we invest into the gospel. Seht ihr, das ist die großartige Sache, wenn wir ins Evangelium investieren. We are sowing seed for eternity. Wir säen Samen für die Ewigkeit. We are not just doing social, compassionate ministry. Das ist nicht bloß soziales Mitgefühl und Dienst am nächsten. God does not want rich, filled people. Gott möchte nicht, dass reiche Leute who are going to hell. He does not want rich people who are full of food who are going to hell. Also er möchte nicht, dass reiche Leute, die wirklich voll sind, voll essen und einen vollen Bauch haben, in die yes, Hölle gelangen. God does want to bless us. Ja, Gott möchte uns segnen. But God's priority is to get people saved and into the eternal kingdom of God. Aber Gott möchte uns vor allem ins ewige Himmelreich bringen. I want to thank you for the part that you have played. Ich möchte euch für diesen Teil, den ihr daran, diesen Anteil, den ihr daran habt, danke sagen. I want to thank you on behalf of the people of Aceh. Und ich möchte euch im Namen der Leute von Aceh Danke sagen. And of the church in Indonesia. Und auch der gesamten Gemeinde von Indonesien. Because you are bringing people into the kingdom of God. Weil ihr Leute ins Königreich Gottes hineinbringt. And we would like to invite you to come. Und ich möchte euch einladen, zu uns zu kommen. Come to Aceh. Kommt nach Aceh. Come to Indonesia. Kommt nach Indonesien. But you might say, but there are terrorists over there and bombs. Und vielleicht sagt ihr, ja, aber das sind doch die Terroristen dort und die Bomben. Well, that's true. Nun, das ist wahr. But Jesus is there too. Aber Jesus ist auch dort. And don't you believe that Jesus is big enough to look after you? Und glaubt ihr nicht, dass Jesus groß genug ist, um sich um euch zu sorgen und zu kümmern? I really pray that some of you will come. Also ich möchte wirklich dafür beten, dass jemand von euch dorthin kommt. Because as the people of Aceh see you. Weil wenn die Leute von Aceh euch dort sehen, and they know these are Christians from Austria. Und wenn die hören, das sind Christen aus Österreich. They have traveled halfway around the world. Sie sind um die halbe Welt gereist. To say we care. Um zu kommen und zu sagen, wir sorgen uns um euch. And the love of Jesus in us. Und die Liebe Christi in uns. Has moved us to help you. Hat uns dazu bewegt, euch zu helfen. I believe that this is something that God wants. Ich glaube, dass es das ist, was Gott möchte. So I'm looking forward to a team from Austria coming. Also ich schaue nach vorne und erwarte ein Team aus Österreich. We have had teams from Australia come. Wir hatten Teams aus Australien, die gekommen sind. So if they can come from Australia, why not from Austria? Also wenn sie von Australien kommen können, warum auch nicht dann von Österreich? Now, let's close our eyes for a moment. Schließen wir unsere Augen für einen Moment. I'd like you to put your hand upon your chest. Ich möchte, dass ihr eure Hand an eure Brust legt. Put your hand so that you can feel your heartbeat. So dass ihr euer Herz schlagen spürt. And I want you to think for a moment. Und ich möchte, dass ihr einen Moment darüber nachdenkt. That every time that you hear your heart beating. Dass jedes Mal, wenn ihr euren Herzschlag spürt. God is saying, I love you. Gott zu euch sagt, ich liebe dich. And God is saying to the people of Aceh. Und Gott sagt zu den Menschen in Aceh, I love you. Ich liebe euch. Feel the heartbeat of God. Fühlt den Herzschlag Gottes. These are days of change. Dieses sind Tage der Verwandlung. As a church, you are experiencing change. Als Gemeinde erlebt ihr eine Verwandlung. I believe this is happening because God is preparing you for great things in the future. Ich glaube, dass das geschieht, weil Gott euch für ganz große Dinge in der Zukunft vorbereitet. We live in a world where there is much pain and suffering. Wir leben in einer Welt voller Schmerz. And people are crying out for an answer to the problems of life. Und die Leute rufen aus, um Antworten zu bekommen für die Probleme des Lebens. Feel the heartbeat of God. Fühlt den Herzschlag Gottes. And God is saying to them, I love you. Und Gott sagt zu diesen Menschen, ich liebe euch. I love you. Ich liebe euch. And God wants you to be his love to the people in this world. Und Gott möchte, dass ihr der Ausdruck seiner Liebe seid in dieser Welt für diese Menschen. He wants you to begin to possess the gates of Vienna. Er möchte, dass ihr die Tore von Wien einnehmt. He wants you to possess the gates of Austria. Er möchte, dass ihr die Tore von Österreich einnehmt. So that this city and this nation, so dass diese Stadt und dieses Land will be transformed by the power of the gospel. Durch die Kraft des Evangeliums verwandelt wird. As you give, God will give back to you. Wenn ihr gebt, wird euch Gott zurückgeben. You have become a blessing to the nation of Indonesia. Ihr seid ein Segen geworden für die Nation Indonesien. And God wants you to be a blessing to the nation of Austria as well. Und Gott möchte auch, dass ihr ein Segen für das Land Österreich seid. Lord, I pray for my brothers and sisters. Herr, ich bete für meine Brüder und Schwestern hier. Lord, I ask that you would bless them with the blessing of Abraham. Herr, ich bete, dass du sie mit dem Segen Abrahams segnest. The same blessing that you gave to Isaac and Jacob. Derselbe Segen, den du dem Isaac und dem Jakob gegeben hast. That in you and in your seed, dass in dir und in deinem Samen, all the nations of the earth shall be blessed. Alle Nationen der Erde gesegnet werden sollen. Lord, I pray that you would bless them. Herr, ich bete, dass du sie segnen mögest. And make them to be a blessing to this city and this nation. Dass du sie zu einem Segen für diese Stadt und für dieses Land werden lässt. That not only Muslim countries can experience revival. Dass nicht bloß nur muslimische Länder eine Wiederentdeckung, eine Wiedergeburt erleben können. But right from this church, revival can happen in this nation. Sondern dass von dieser Gemeinde aus die Erweckung geschehen kann. Bless them, we pray. Wir beten dafür. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.